David und Goliath. Die Philister zogen ihre Truppen zum Kampf zusammen. Sie versammelten sich bei Socho, das zu Juda gehörte, und schlugen zwischen Socho und Aseka in Ephes-Damim ihr Lager auf. Auch Saul und die Männer Israels sammelten sich. Sie schlugen ihr Lager im Terebinthetal auf und traten zum Kampf gegen die Philister an. Die Philister standen an einem Berg auf der anderen Seite. Die Israeliten an dem Berg auf der anderen Seite. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer namens Goliath aus Gat hervor. Er war 6 Ellen und eine Spanne groß. Auf seinem Kopf hatte er einen Helm aus Bronze und er trug einen Schuppenpanzer aus Bronze, der 5000 Schekel wog. Er hatte bronzene Schienen an den Beinen und zwischen seinen Schultern hing ein Sichelschwert aus Bronze. Der Schaft seines Schwertes war wie ein Weberbaum und die eiserne Speerspitze wog 600 Schekel. Sein Schildträger ging vor ihm her. David war der Sohn eines Ephratiters namens Isai aus Bethlehem in Juda, der 8 Söhne hatte. Zur Zeit Sauls war Isai bereits alt und betagt. Die 3 ältesten Söhne Israels waren zusammen mit Saul in den Krieg gezogen. Seine 3 Söhne, die mit in den Krieg gezogen waren, hießen Eliab, er war der Erstgeborene, der 2. Abinadab, der 3. Shima. Die 3 ältesten waren Saul gefolgt. David aber war der Jüngste. David sagte, ich kann zu diesem Philister hingehen, um mit ihm zu kämpfen. Ich bin jung, er aber ist ein Krieger seit seiner Jugend. Ich bin jung, ich kann das. Vater Saul war erfüllt von Angst und dachte, sein Sohn würde sterben. Er sagte, der König möge sich doch nicht an seinem Knecht David versündigen, denn er hat sich ja auch nicht an dir versündigt und seine Taten sind für dich sehr nützlich gewesen. Dann besiegte David mit einem runden Kieselstein Goliath, indem er ihn zwischen die Augen traf und köpfte ihn mit seinem eigenen Schwert.